viens pas laisser fleurir. Viens se te faire jouer. Viens pas laisser fleurir. Viens se te faire jouer. Minen Maya Kata Mikas Gastard and Johnny Cash. Du hast dafür, gib mir das Känguru. Das goldene Bambi für den Werwolf von Washington. Silberne Löwe für Schweinchen Dick. Bundesverdienstkreuz für Tom und Jerry. Die Szene der Filmtiere trifft sich am Bahnhof Zoo. Ein Platz für Tiere im Bahnhofsklo. Flipper lässt sich Juri, wir sind die Filmjury. Biene Meier in Tintin, Gast heute die Marie. Goldene Palme für Onkel Otto. Beste Nebenrolle für Yogi Bär. Goldene Kamera für Clarence und Judy. Leider disqualifiziert Klaus die Maus. Flipper lässt sich Flori. Wir sind die Filmjury. Flipper lässt sich Flori. Wir sind die Filmjury. Biene Maya Kata, Mika Stasch, heute Johnny Cash.